Schon kurz nach 10, ich steh am Bahnsteig. Die Augen werden langsam schwer. Ein furchtbar langer Tag, der liegt nun hinter mir. Ich fühl mich müde, ziemlich leer. Die Bahnhofsuhr scheint still zu stehen. Ich seh die Tauben unterm Dach. Und irgendwann, da fährt der Zug ein, ziemlich laut. Ich bin schon gar nicht mehr ganz wach. Dann steig ich ein, schau aus dem Fenster und ich atme ganz tief ein. Nicht mehr lange und ich bin daheim. Bin auf dem Weg dorthin, wo ich einfach hingehör. Wo Geborgenheit am allermeisten zählt. Wie hat es gerade raus. Und ich kann es kaum erwarten, bis ich endlich wieder spüre. Wieder spüre, ich bin zu Haus. Die Fahrt durch bunte Großstadtlichter. Ein alter Mann nickt lächelnd ein. In dem Abteil herrscht eine leise Friedlichkeit. Ich denk daran, schon da zu sein. Ich sitz ganz still, schließ meine Augen und ich atme ganz tief ein. Nicht mehr lange und ich bin daheim. Bin auf dem Weg dorthin, wo ich einfach hingehör. Wo Geborgenheit am allermeisten zählt. Wie hat es mir gefehlt. Bald bin ich da. Ich freu mich so und lächle gerade raus. Und ich kann es kaum erwarten, bis ich endlich wieder spüre. Ich bin zu Haus. Dorthin, wo ich einfach hingehör. Wo Geborgenheit am allermeisten zählt. Es hat mir so gefehlt. Gleich bin ich da. Ich freu mich so und lächle gerade raus. Und ich kann es kaum.